jetzt, wie müd ich bin, da ich zur Ruh mich lege. Das Wandern hielt mich munter hin auf unwirtbarem Wege. Die Füße flogen nicht nach Rast, es war zu kalt zum Stehen, der Rücken fühlte keine Last. Wir stohlen mal fort, wie ich will. Der Rücken fühlte keine Last. Wir stohlen mal fort. Ich bin in eines Künstlers engem Haus ab Obdach ich Doch meine Glieder ruhen nicht aus, so brennen ihre Wunden. Auch du, mein Herz, in Kampf und Sturm so wild und so verwegen, fühlst in der Stille erst einen Wurm. Mit heißem Stich sich regen. Fühlst in der Stille erst einen Wurm. Mit heißem Stich sich regen.